Schlaflose Skandinavier von E-Face70 geschrieben und von Anapods gelesen. Hier ist ein Football-RPF-Fanfiction, Rating General, Beziehungen, Florian Kainz, Michael Zetterer, Thomas Delany, Original Male Character. Werder Bremen, Established Relationship. Nach einem Sieg wollen Thomas und Ludwig Ruhe. Florian und Michael haben andere Ideen. Die Lösung heißt Chester. Thomas konnte nicht schlafen. Das war keine große Überraschung. Trotz der vielen Jahre als Profifußballer fand er es immer noch schwierig, in einem fremden Bett zu schlafen. Egal wie bequem das Hotelbett auch war, Thomas schlief am liebsten in seinem eigenen Bett, während sein Hund neben ihm zufrieden seufzte. Und natürlich half es, wenn Martin in seinen Armen lag. Heute Abend gab es aber zwei andere Gründe dafür, warum Thomas nicht schlafen konnte. Florian Kainz und Michael Zetterer. Der österreichische Mittelfeldspieler und der bayerische Torwart waren seit ungefähr 6 Monaten ein Paar. Und seit mindestens einer Stunde feierten sie im Nebenraum den heutigen Sieg. Als Paar. »Verpiss dich, Kainz«, nörgelte Ludwig. Der Schwede klang so müde, wie der Däne sich fühlte. »Verpiss dich auch, Zetterer.« »Ja, genau, Ludwig. Sie sind sehr nett und talentiert, aber ich schlafe lieber bei Chester in seinem kleinen Bett als neben den beiden.« »Ja, genau, Ludwig.« Thomas nahm sein Handy vom Nachttisch. »Hä?« Ludwig schaute ihn verwirrt an. »Du willst Chester anrufen?« »Natürlich nicht. Hast du dein Handy?« »Du willst Martin anrufen, um mit Chester zu reden, weil du ihn plötzlich vermisst?« Ludwig griff ebenfalls nach seinem Handy. »Warum brauche ich mein Handy?« »Ich vermisse Martin und Chester, aber ich werde sie ja morgen wiedersehen. Du wirst den Torteltauben simsen, während ich etwas Besonderes für sie spiele.« Thomas grinste und ließ sein Handy eine ganz bestimmte Audiodatei spielen. Nämlich 1 Minute von Chesters Gebel. Der Däne wiederholte die Datei und diktierte Ludwig folgende SMS. »Das Herrchen und der Pate des belenden Hundes möchten schlafen. Danke für eure Hilfe dabei.« Nachdem Ludwig die Nachricht geschickt hatte, stoppte Thomas die Datei. Kurz darauf war ein empörter Schrei im Nebenzimmer zu hören, aber dann wurde alles still. Die Skandinavier konnten endlich schlafen. Also, danke fürs Zuhören. vielen Dank. Einen schönen Tag noch und ja, hab dich lieb.